Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 7. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Gott segne dieses Wort. Barmherzigkeit. In diesem Bibelvers hier aus den Seligpreisungen von der Bergpredigt im Matthäus Evangelium im 5. Kapitel lehrt uns Jesus Christus mehr, was denn nun Barmherzigkeit bedeutet. Barmherzigkeit aus Gottes Sicht und wie uns das hilft. Und hier spricht eben unser Jesus, sagt, glücklich sind die Barmherzigen. Und warum? Denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Und hier haben wir eben Gottes Versprechen, unser Jesus Christus verspricht uns, wir, die wir als Reuegesünder zu Jesus Christus kommen und in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen, wie dann der Heilige Geist in und durch uns und unsere Herzen, in unser Herzen spricht und schalten und walten kann und uns helfen kann, Barmherzigkeit zu zeigen. Barmherzigkeit heißt nun nicht, dass wir das Böse tolerieren und dass wir uns, dass wir als Bettvorleger irgendwie uns missbrauchen lassen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Worauf es ankommt, ist, dass Barmherzigkeit etwas ist, was aus unserem Herzen fließt, dass wir anderen Menschen Barmherzigkeit zeigen. Nicht, weil wir irgendetwas wollen oder weil wir dann denken, dass Gott uns mehr liebt oder weniger, das ist falsch. Sondern das ist das Wesen, das ist das, was uns Jesus Christus zeigt und uns auch hier lehrt. Und das ist so, wie Gott selber ist. Denn wenn wir mal darüber nachdenken, ist es wichtig zu verstehen, dass Gott so Barmherzigkeit ist und so gnadenvoll ist, dass er selber als Gott im Fleische gekommen ist, ja, als unser Herr Jesus Christus. Und dann sich hat hinrichten lassen, ist am Kreuz für uns gestorben, durch seinen freien Willen, damit wir, um für unsere Sünden zu sterben, um Sünde, Tod, Teufel und das Böse für alle Zeiten, für alle Ewigkeit zu besiegen, was er getan hat, was eben bestätigt wurde durch seine Wiederauferstehung. Und er ist durch den Heiligen Geist wieder auferstanden, dann in den Himmel gefahren und hat uns dann den Heiligen Geist wenige Zeit später geschickt, der nun auch in unseren Herzen ist und uns dann besiegelt in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Und Barmherzigkeit ist so gnadenvoll und barmherzig ist eben unser Herrgott. Und wenn wir manchmal sehen, wenn manche Menschen eben anderen Böses tun und sich nicht vom Bösen abwenden und anderen Menschen Leid zufügen und Unrecht, dann verstehen wir, dass fragen wir uns, warum ist das so? Und der Grund ist, dass die Bibel sagt uns das selber, ist, dass unser Herrgott, dass unser Jesus Christus, es ist sein Anliegen. Es ist Gottes Anliegen, dass kein Mensch in ewige Verdammnis kommt, ja, in die Hölle kommt, sozusagen. Das ist nicht Gott möchte, es ist Gottes Anliegen, dass alle Menschen zu ihm kommen, als reuige Sünder sich von der Sünde abwenden, vom Bösen und von der Sünde und dann zu ihm kommen und in einer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen und dann leben und gedeihen und bis in alle Ewigkeit mit ihm verbunden sind. Das ist Gottes Wille. Und das ist Gottes, jetzt nicht Gottes Wille, sondern es ist Gottes Anliegen. Na gut, man könnte auch sagen, das ist Gottes Wille. Er möchte das, also es ist sein Anliegen, ist das bessere Wort, Anliegen. Aber was passiert ist, dass eben Menschen, die von Jesus Christus hören, von der guten Nachricht, ja, der Gospel, dass eben Gott Mensch geworden ist durch unseren Jesus Christus und dann gestorben ist für uns am Kreuz, dass sich Menschen abwenden durch ihren freien Willen. Und das ist das, was die Bibel uns auch lehrt, dass nicht alle zu Gott kommen werden. Und das ist schade, denn das ist einfach, wie soll man das sagen? Das ist einfach eine, es ist so, die Bibel sagt uns, das ist eine Wahrheit, aber wir tun gut daran, Menschen daran zu erinnern, dass es nicht Gottes Wunsch ist. Ja, aber Gott zwingt uns nicht, zu ihm zu kommen, zu Jesus Christus. Das ist auch wichtig zu wissen. Also wir Menschen müssen durch unseren freien Willen entscheiden, zu Christus zu kommen. Verstehen, wer Jesus Christus ist, Gott im Fleisch und warum er gekommen ist, um für uns am Kreuz zu sterben. Und dann müssen wir uns entscheiden, dieses Geschenk, was er uns gibt, was keinen Pfennig kostet, kein nichts, das gibt er uns. Und das anzunehmen und nicht abzulehnen, das ist unser freier Wille, der da, durch den wir dann diese Entscheidung treffen. Und ja, wir tun gut daran, uns zu erinnern, eben wer Jesus Christus ist, warum er gekommen ist, und auch zu verstehen, dann eben, dass er barmherzig ist. Und so barmherzig, dass er sogar, dass er wartet, dass auch dass böse Menschen sich abwenden von der Sünde, in Reue zu ihm kommen, zu Jesus Christus, und dann ins ewige Leben, dann mit ihm eine persönliche Beziehung eingehen, im Hier und Jetzt schon. Ja. Darauf kommt es an, das zu verstehen. Aber wir tun gut daran, jetzt schon zu wissen, dass wir in und durch unsere persönlichen Beziehungen zu Jesus Christus wachsen können, Barmherzigkeit erfahren, anderen Menschen Barmherzigkeit zeigen können und uns auch selber, sehr, sehr wichtig, Barmherzigkeit zu zeigen, dass wir uns nicht Sachen aufbürden, die nicht unsere Bürden sind, ja, die Sorgen und Probleme oder etwas, was nicht unser Kreuzesweg, unser Lebensweg sozusagen ist, also das Kreuz anderer Leute tragen. Jeder muss sein eigenes Kreuz tragen und das ist eben die persönliche Beziehung, Kreuz tragen eben. Jeder muss in seiner eigenen persönlichen Beziehung zu Christus entweder wachsen oder aber eben manche lehnen Gott ab, das ist ganz schlecht und wachsen dann nicht, ja, zeitlebens. Und wie gesagt, der Ausgang, das ist die Bibel, ist dann, sind dann, haben sich selber für alle Ewigkeiten von Gott getrennt und sind dann, ja, was wir nun auch Hölle nennen. Und das ist furchtbar, das ist ein furchtbares Ende für alle Ewigkeit und das muss so nicht sein. Ne? Also, nehmt euch das zu Herzen, Barmherzigkeit ist eines der vielen Attribute unseres Herrgotts. Und geht mal wieder rein in die Seligpreisung nochmal, lest mal durch die Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5 und auch 6. Da ist so viel, was uns hilft, auch für unser praktisches Leben heute. Und die Bibel ist sehr, sehr praktisch. Und wie gesagt, Barmherzigkeit ist eines der Attribute, die unser Herrgott hat und die wir auch in unseren Herzen wahrnehmen können, in und durch Jesus Christus. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für die Barmherzigkeit, dass du barmherzig bist, dass du uns auch aufrufst, barmherzig zu sein. Und das geht alles nur in und durch unsere persönliche Beziehung mit dir. Und wir danken dir, dass du uns hilfst, dass Freude und Mut und Stärke und Kraft von dir kommen. Also durch das, was du am Kreuz getan hast für uns. Und wir in eigener Kraft ohne dich, ohne Christus gar nichts tun können. Und das ist entscheidend, dass wir das verstehen. Und dann eben, dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Darauf kommt es an. Wir danken dir hier für all das, was du uns hier aufzeigst in der Bibel. Und beten ließ in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder. Herzlich willkommen.